dich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Es ist so, alles kommt auf einmal, die Probleme vermehren sich. Ich wehr mich und weiß, damit werde ich schon irgendwie fertig. Vieles wird durch Gerede verherrlicht, doch so schnell die Zeit vergeht, wird mein Pfad immer enger, denn ich bin nicht unsterblich. Den Großteil der Steine hab ich mir selbst in den Weg gelegt, selbst gewählt, welches Ziel für mich an erster Stelle steht. Doch nun bin ich hier ein bisschen klüger und schlauer, wütend bis sauer, beschimpf mich, warum nicht früher, du Bauer. Ich werd spürbar noch downer, die Stimmen, die mich führten, noch lauter, als wär ich Schizo. So langsam denk ich, ich tick nicht mehr sauber, hätte ich's früher mal geblickt, wär mir heute wohl viel erspart geblieben und hätte nicht so viel Negatives hier in diesem Part geschrieben. Doch es ist, wie es ist, kein Platz mehr für Ausreden. Muss aufstehen, rausgehen, zu meinen Zielen neu aufsehen. Das ist nicht auf Anhieb klappt, muss ich in Kauf nehmen. Gewohnheiten beiseite, Kern wie Blätter beim Laub bewegen. Ich muss nach vorne schauen und weitergehen. Die Probleme vermehren sich, ich wehr mich, doch bin bei manchen zu mir selbst nicht mehr ehrlich. Es ist fast schon erbärmlich, dir nachzulaufen, dran zu glauben, dass mein Leben ohne dich nichts mehr wert ist. Und trotzdem kriege ich meinen Kopf nicht frei, worauf ich nicht stoppen bleibt. Die Hoffnung scheint sinnlos, ich kann nichts dagegen tun. Schreib diesen Teil kopfgeneigt, seit Wochen scheint's, als wenn ich trocken, als meine Knochen steif. Doch dabei strotz ich meist eigentlich nur so vor Entschlossenheit. Ob du weißt, was in mir vor sich geht, wenn du so vor mir stehst. Ich glaub, du weißt, du Scheiß, da du in meinen Sätzen jedes Wort verdrehst. Doch nun sehe ich die Dinge anders als vor ein paar Tagen, hab nicht mehr die Wut oder Gedanken, es dir heimzuzahlen. Hab nicht mehr die Lust, immer wieder nur das Leid zu tragen, geschweige denn dir nachzurennen. Auf dem Weg gibt es Seitenstraßen. Was bleibt zu sagen, außer du nimmst mir die Kraft zum Leben und sitzt nun hier und schreib diesen Part nur, mit dir abzuschließen. Ich muss nach vorne schauen und weitergehen. Bloß wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht, wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man.